Abschnitt 3 aus Oliver Twist, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 41. Kapitel, in welchem berichtet wird, wie sich der gepfefferte Baldoberer in Verlegenheit benahm. Anmerkung des Übersetzers: Verlegenheit ist ein Kunstausdruck der Londoner Spitzbubenzunft für vor dem Kriminalgericht. »Also, ihr selber wart euer Freund, nicht wahr?« fragte Mr. Bolter, sonst Claypole, als er nach zwischen ihm und Fagin besiegeltem Vertrage in des Juden Wohnung versetzt worden war. »Dummkopf, der ich bin, ich hätt's mir doch gestern Abend schon denken können.« »Jeder Mann ist sein eigener Freund«, erwiderte Fagin. »Es gibt tausend Künstler, die da sagen, Nummer 3 wäre die Zauberzahl, und andere sagen Nummer 7. Aber es ist nicht wahr, mein Freund. Nummer 1 ist es.« »Hahaha, Nummer 1 für immer.« »In einer kleinen Genossenschaft wie die unsrige ist«, sagte der Jude, der eine Erläuterung nötig erachtete, »haben wir eine allgemeine Nummer 1. Das will sagen, ihr könnt euch nicht betrachten als Nummer 1, ohne mich und all die anderen jungen Leute als dieselbe zu betrachten zugleich.« »Das wär der Teufel!« »Ihr seht wohl«, fuhr der Jude fort, sich anstellend, als ob er die Unterbrechung nicht beachtete, »unser Nutzen und Schaden ist eins so ganz, dass es nicht sein kann anders. Zum Beispiel, es ist euer Zweck und Absicht zu sorgen für Nummer 1, das heißt für euch selbst.« »Ganz recht, ganz recht.« »Sehr wohl. Ihr könnt aber nicht sorgen für euch selber, Nummer 1, ohne zugleich zu sorgen für mich, Nummer 1.« »Nummer 2 wollt ihr sagen«, fiel Mr. Bolter ein, der die Tugend der Selbstliebe im allerhöchsten Maße besaß. »Nein, nein«, entgegnete der Jude, »ich bin von derselben Wichtigkeit für euch, als ihr es seid selbst.« »Hört«, unterbrach Mr. Bolter, »ihr seid ein sehr netter Mann und ich halte sehr viel von euch, aber so dicke Freunde, wie ihr mit dem allen meint, sind wir doch noch nicht.« bedenkt doch nur«, sagte der Jude achselzuckend und die Hände ausstreckend, »ihr habt getan, was sehr hübsch war, und ich ehre und liebe euch deshalb, aber es ist auch der Art, dass es euch zugleich einbringen kann, die Krawatte, die so leicht ist einzuknüpfen und so schwer wieder aufzubinden, den Strick nämlich.« Mr. Bolter legte die Hand an sein Halstuch, als wenn es ihm unbequem eng säße, und murmelte eine Art von Beistimmung. »Der Galgen«, fuhr Fagin fort, »der Galgen, mein Lieber, ist ein hässlicher Wegweiser. Der zeigt um eine sehr scharfe Ecke und hat gemacht ein Ende der Weiterreise vieler mutvoller, wackerer Leute auf der großen Heerstraße. Euch zu halten auf der bequemen Straße und zu bleiben dem Galgen fern, muss sein euer Nummer 1, mein Lieber.« »Natürlich«, fiel Mr. Bolter ein, »aber wozu redet ihr von solchen Dingen?« »Bloß um euch zu zeigen, meine Meinung deutlich«, erwiderte Fagin, die Augenbrauen emporziehend. »Ihr könnt das nicht allein, sondern hängt dabei ab von mir, und ich hänge ab von euch, wenn mein kleines Geschäft soll haben guten Fortgang. Das erste ist euer Nummer 1, das zweite ist mein Nummer 1. Je mehr euch liegt am Herzen euer Nummer 1, desto mehr müsst ihr sein besorgt für meins, und so kommen wir endlich wieder zurück auf das, was ich euch sagte gleich anfangs. Das Sorge für Nummer 1 kommt uns allen zu gut, und lassen wir es fehlen, daran gehen wir zugrunde miteinander alle.« »Das ist wohl wahr«, bemerkte Bolter gedankenvoll, »ihr seid meiner treu ein geriebener alter Gesell. Fagin erkannte mit innigstem Vergnügen, dass dies keine bloße Schmeichelei war, sondern dass er seinem Rekruten eine bedeutende Vorstellung von seiner Verschlagenheit und Gewalt beigebracht hatte, was beim Beginn ihrer beiderseitigen Bekanntschaft von großer Wichtigkeit war. Um den Eindruck, den er auf den jungen Menschen gemacht hatte, noch zu verstärken, ließ er ihn einige Blicke in die Großartigkeit und den Umfang seiner Operationen tun, wobei er seinem Zwecke gemäß Wahrheit und Dichtung so geschickt miteinander vermischte, dass Mr. Bolters Hochachtung gegen ihn sichtlich zunahm und zugleich eine Zutat heilsamer Furcht erhielt, welche bei ihm zu erwecken äußerst wünschenswert war. »Dies gegenseitige Vertrauen ist es«, sagte der Jude, »was mich tröstet wegen schwerer Verluste. Erst gestern Morgen verlor ich meinen besten Gehülfen.« »Ist er euch davongegangen?« fragte Mr. Bolter. »Ganz wider seinen Willen«, antwortete Fagin. »Er war beschuldigt des Versuchs eines Taschendiebstahls und sie fanden bei ihm eine silberne Schnupftabaksdose. Es war seine eigene, mein Lieber, seine eigene, denn er schnupfte selbst und die Dose war ihm sehr wert. Er ward wieder vorbeschieden auf heute, denn sie meinten herbeischaffen zu können den Eigentümer. Oh, er war wert 50 silberne Dosen, und ich würde sie darum geben, wenn ich ihn hätte wieder. Ihr solltet gekannt haben den Baldobra, mein Lieber, solltet gekannt haben den Gepfefferten.« »Ich hoffe, ihn noch kennenzulernen, meint ihr nicht, Fagin?« »Ich muss es bezweifeln«, erwiderte der Jude seufzend. »Wenn vorgebracht wird, kein neues Zeugnis gegen ihn, so werden wir ihn freilich haben wieder nach 6 oder 8 Wochen. Sonst aber wird er gerumpelt und auf lebenslang. Denn Sie wissen's, welch ein gescheiter Bursch ist der Baldobere.« »Was wollt ihr damit sagen, dass er gerumpelt würde?« fragte Mr. Bolter. »Warum sprecht ihr in solchen Ausdrücken zu mir, da ihr doch wisst, dass ich sie nicht verstehen kann?« Fagin war im Begriff, ihm zu sagen, dass Rumpeln so viel als Deportieren heiße. Allein in demselben Augenblicke trat Master Bates mit den Händen in den Beinkleidertaschen und einem halbkomisch trübseligen Gesichte herein. »Es ist vorbei mit ihm, Fagin«, sagte er, nachdem er seinem neuen Kameraden gebührend vorgestellt worden war. »Was willst du sagen damit?« fragte der Jude mit bebenden Lippen. »Sie haben den Herrn ausgespürt, dem die Dose gehörte, und noch mehrere Anklagen vorgebracht. Der Gepfefferte erhält freie Überfahrt«, antwortete Master Bates. »Ich muss vollständigen Traueranzug haben, Fagin, und Hutband, ihn zu besuchen, ehe er seine Reise antritt. Es ist doch die Möglichkeit. Jack Dawkins, der große Jack Dawkins, der Baldobra, der gepfefferte Baldobra. Und wird gerumpelt wegen einer lumpigen Schnupftabaksdose, wegen einer erbärmlichen Dorfdruckerei.« Anmerkung des Übersetzers: Dorfdruckerei bedeutet Taschendiebstahl. »Ich hätt's nimmer mehr geglaubt, dass er's unter einer goldenen Uhr mit Kette und Petschaften zum Mindesten getan haben würde. Nein, wenn er noch einem reichen alten Herrn seine ganze Massumme und alles geganzt hätte.« Anmerkungen des Übersetzers: Massumme ist Geld und geganzt bedeutet geraubt, so dass er doch abreiste wie ein Gentleman, aber so wie ein gemeiner Dorfdrucker, ohne Ruhm noch Ehre. Also seine Gefühle für den unglücklichen Freund ausdrückend, nahm Master Bates entrüstet und niedergeschlagen auf dem ersten besten Stuhle Platz. »Was schwätzest du, dass er hätte weder Ruhm noch Ehre«, rief Fagin, seinem Zöglinge einen zornigen Blick zuwerfend, aus. »Ist er nicht immer gegangen über euch alle? Hat's einer von euch ihm tun können gleich? nur von fern tun können gleich wie? »Freilich, freilich, aber soll's einen denn nicht jammern«, entgegnete Charlie, »sollte man nicht des Teufels werden vor Verdruss, dass nichts davon vor Gericht verlautet, dass niemand nur zur Hälfte erfährt, wer und was er gewesen ist? Welchen elenden Titel wird er im Newgate-Kalender bekommen? Kommt vielleicht nicht mal nein? Oh weh, was es für ein Jammer ist!« »Ah, wenn du's so meinst«, sagte der Jude mit vergnügtem Kichern und ihm die Hand reichend, »wenn du's so meinst, das ist ein anderes. Schau, mein Lieber«, fuhr er zu Bolter sich wendend fort, »schaut, wie stolz sie sind auf ihren Stand und ihren Beruf. Ist es nicht zu sehen eine Lust?« Mr. Bolter nickte Beistimmung und der Jude trat mit freudigem Stolze zu Charlie, klopfte ihm auf die Schulter und sagte tröstend, »Sei nur ohne Sorgen, Charlie. Es wird schon kommen an den Tag und er wird's selbst schon zeigen, was er ist gewesen und wird's keine Schande bringen über seine alten Kameraden und Lehrer. Bedenkt auch nur, wie jung er noch ist. Ist nicht schon eine große Auszeichnung, bei seinen Jahren gerumpelt zu werden auf lebenslang?« »Ja, freilich, daran hatte ich nicht gedacht. Es ist freilich ehrenvoll genug«, erwiderte Charlie einigermaßen getröstet. »Er wird haben alles, was er braucht«, fuhr der Jude fort. »Wird in Dovers gehalten werden wie ein Gentleman.« Anmerkung des Übersetzers, Dovers bedeutet Gefängnis. »Alle Tage haben sein Bier und Geld in der Tasche zu spielen, Bild oder Schrift, wenn er's nicht kann, ausgeben.« »Wahr und wahrhaftig«, rief Charlie aus. ganz gewiss«, sagte Fagin, »und wir werden ihm schaffen, den Advokaten, den Zungenfertigsten, der wird sein, zu finden, zu führen, seine Verteidigung, und wenn er will, kann er auch halten eine Rede selbst, und wir werden's lesen, alles in den Blättern. Was sagst du, Charlie?« »Prächtig, prächtig«, rief Master Bates aus. »Oh, es ist mir, als wenn ich ihn vor mir sähe, wie er die alten Perücken bei der Nase herumzieht, wie sie sich abstrapazieren, wichtig und feierlich auszusehen, und er so vertraulich und komfortabel zu ihnen spricht, als wenn er des Richters eigener Sohn wäre und eine Rede nach Tisch hielte. Ha, ha, ha!« »Aber Charlie«, sagte der Jude, »wir müssen ersinnen, ein Mittel in Erfahrung zu bringen, wie er sich macht heute und was ihm passiert.« »Soll ich hingehen?«, entgegnete Master Bates eifrig, denn er versprach sich jetzt den köstlichsten Genuss von einem Schauspiele, bei welchem der Baldoverer, den er noch vor kurzem als einen Gegenstand des Mitleids und Verdrusses betrachtet, in der ersten glänzenden Rolle agieren sollte. »Nicht um alles in der Welt«, antwortete Fagin. »So schickt den da, den neu angeworbenen, hin«, riet Charlie, »den kennt niemand.« »Kein schlechter Rat«, sagte der Jude, »was meint ihr, mein Lieber?« »Nein, nein«, erwiderte Mr. Bolter kopfschüttelnd, »nichts davon, es ist mein Fach nicht.« »Was habt ihr ihm denn für ein Fach zugeteilt, Fagin?«, fragte Charlie Bates, Noahs schlotterige Gestalt mit großem Widerwillen betrachtend. »Sich den Rücken zu decken, wenn was zu riskieren ist, und alles aufzuessen, wenn wir in guter Ruhe zu Haus sitzen?« »Geht dir nichts an«, fiel Mr. Bolter ein, »und nimm dir keine Freiheiten heraus gegen Leute, die über dir sind, Knirps, oder du wirst erfahren, dass du vor die unrechte Schmiede gekommen bist.« Master Bates belachte die prahlerische Drohung so ausgelassen, dass es einige Zeit währte, bevor Fagin vermitteln und Mr. Bolter vorstellen konnte, dass er bei einem Besuche des Polizeiamts durchaus keine Gefahr liefe, denn von seiner kleinen Affäre würde noch ebenso wenig Kunde nach der Hauptstadt, wo man ihn am wenigsten vermute, gelangt sein, als ein Steckbrief, und sollte es das Unglück gewollt haben, so würde er sich gut verkleidet nirgend in ganz London mit größerer Sicherheit aufhalten können als eben auf der Polizei, wo er ohne Zweifel am letzten gesucht werden dürfte. Mr. Bolter ließ sich endlich durch diese und ähnliche Vorstellungen, noch mehr aber durch seine Furcht vor dem Juden bewegen, freilich mit der verdrießlichsten Miene einzuwilligen, die Sendung zu übernehmen. Fagin versah ihn sogleich mit einem Kernerkittel, manchesternen Kniehosen, ledernen Beinlängen, einem Hute mit Wegelszetteln und einer Peitsche und zweifelte umso weniger am Erfolge, da Mr. Bolter obendrein die Ungelenktheit eines Kerners im vollkommensten Grade besaß. Der Baldoberer wurde ihm genau beschrieben und Master Bates geleitete ihn durch Nebengassen nach Bow Street, wies ihn zurecht, erteilte ihm jede sonst nötige Kunde, forderte ihn zur Eile auf und versprach, seine Rückkehr an der Stelle, wo er ihn verließ, zu erwarten. Master Bates' Weisungen waren so genau gewesen, dass sich Noah Claypole oder Morris Bolter, wie der Leser will, sehr leicht und ohne fragen zu müssen zurechtfand. Er drängte sich durch einen hauptsächlich aus Frauenzimmern bestehenden Haufen hinein in das düstere und schmutzige Gerichtszimmer. Vor den Schranken standen ein paar Weiber, die ihren bewundernden Angehörigen oder Bekannten zunickten, während der Gerichtsschreiber zwei Polizeidienern und einem einfach gekleideten, über den Tisch lehnenden Manne Zeugenaussagen vorlas und ein Gefängniswärter lässig dastand und von Zeit zu Zeit Ruhe oder »Das Kind hinauszuschaffen« gebot, wenn ein ungebührliches Geflüster oder der Angstschrei eines Säuglings eine Störung verursachte. Noah blickte scharf umher nach dem Baldoberer, bemerkte Leute genug, welche Geschwister oder Eltern des Gepfefferten hätten sein können, aber niemand, auf den die Beschreibung gepasst hätte, die ihm von Jack Dawkins selbst gegeben worden war. Endlich waren die vor dem Schranken stehenden Frauenzimmer abgeurteilt und entfernt, und nunmehr erschien ein Angeklagter, der ohne Frage der Baldoberer war. Jack ging vor dem Gefängniswärter, den Hut in der rechten Hand haltend und die linke in der Beinkleidertasche keck genug her, und fragte, sobald er in der angeklagten Loge stand, sogleich mit hörbarer Stimme, warum man ihn an die schimpfliche Stelle geführt habe. »Willst du wohl den Mund halten?« rief ihm der Schließer zu. »Bin ich kein Engländer?« rief der Baldoberer zurück. »Wo sind meine Freiheiten?« »Wirst sie bald genug bekommen«, entgegnete der Schließer, »und zwar mit Pfeffer dazu.« »Je nun, wenn sie mir gekränkt werden, so wird sich's schon finden, was der Staatssekretär für die inneren Angelegenheiten den Oberschenkeln zu sagen hat«, fuhr Jack Dawkins fort. Anmerkung des Übersetzers: Oberschenkel sind die Richter. »Jetzt so aber, holla, was gibt's hier? Wollen die Friedensrichter nicht so gut sein, diese kleine Sache abzumachen und mich nicht aufzuhalten, indem sie die Zeitungen lesen? Ich habe einen Gentleman nach der City bestellt, bin ein Mann von Bord und sehr pünktlich in Geschäften. Er wird daher fortgehen, wenn ich nicht zur bestimmten Zeit da bin, und es könnte eine Klage auf Schadenersatz geben gegen die, die mich aufgehalten haben. He, Bindfaden, wie heißen die beiden Abrosche da auf der Richterbank?« Anmerkung des Übersetzers: Bindfaden sind Amtsdiener, Abrosche Spitzbuben. Wendete er sich zu dem Gefängniswärter, was die Nächststehenden dermaßen kitzelte, dass sie fast so herzlich lachten, als es Master Bates selbst getan haben würde, wenn er die spaßhafte Frage gehört hätte. »Ruhe da«, rief der Schließer. Einer der Friedensrichter fragte nach der Ursache des Geräusches. »Hier steht ein Taschendieb, ihr Edlen.« »Ist der Knabe schon hier gewesen?« Hätt's schon manchmal sein sollen, ihr Edlen. Überall sonst ist er schon lange genug gewesen. Ich kenne ihn sehr wohl, ihr Edlen.« »So, ihr kennt mich also«, rief der Baldoberer, sich anstellend, als wenn er die Angabe aufzeichnete. »Sehr wohl, das setzt eine Klage wegen Beschimpfung meines guten Namens.« Es wurde abermals gelacht und abermals Ruhe geboten. »Wo sind die Zeugen?«, begann der Gerichtsschreiber. »Ach, so ist's recht«, fiel Jack Dawkins ein. »Ja, wo sind die Zeugen? Ich möchte doch das Pläsier haben, sie zu sehen.« Sein Wunsch wurde augenblicklich erfüllt, denn es trat ein Polizeidiener vor, der gesehen hatte, dass der Angeklagte einem Herrn das Taschentuch aus der Tasche gezogen und, da es ein sehr altes gewesen, nachdem er Gebrauch davon gemacht, wieder hineingesteckt hatte. Er hatte deshalb den Täter verhaftet und bei demselben eine silberne Schnupftabaksdose mit dem Namen des Eigentümers auf dem Deckel gefunden. Der Eigentümer der Dose war gleichfalls gegenwärtig, beschwor, dass die Dose die seinige wäre und dass er sie vermisst hätte, sobald er sich Bahn aus dem Gedränge gemacht, in welchem, wie sich's fand, der Angeklagte das fragliche Taschentuch entwendet und zurückgegeben. Er hatte auch bemerkt, dass sich ein junger Gentleman eiligst von ihm entfernt und der junge Gentleman war eben der Baldoberer. »Hast du eine Frage an den Zeugen zu richten, Knabe?«, fragte der Friedensrichter. »Ich mag mich nicht erniedrigen, mit ihm in Unterredung zu treten«, entgegnete Jack Dawkins. »Hast du überhaupt etwas zu sagen? Hörst du die Fragen seiner Edlen nicht, ob du etwas zu sagen hättest?«, fiel der Schließer den stummen Baldoberer mit dem Ellenbogen anstoßend ein. »Bitte um Vergebung«, sagte Jack zerstreut aufblickend, »redeten Sie mich an?« »Ihr Edlen«, bemerkte der Schließer, »ich hab mein Lebtag noch keinen so jungen Erzspitzbuben gesehen. Willst du was sagen, Bursch?« »Nein«, entgegnete der Baldoberer, »hier nicht. Dies ist nicht das rechte Kaufhaus für die Gerechtigkeit, und außerdem frühstückt mein Advokat heute Morgen bei dem Vizepräsidenten des Hauses der Gemeinen. Jedoch werden wir, ich und er, und eine sehr reputierliche Bekanntschaft anderwärts sprechen, und zwar so, dass die Richterperücken wünschen werden, dass sie niemals geboren oder dass sie von ihren Bedienten aufgehangen sein möchten, statt mich hier heute Morgen zu prozessieren. Ich will... Er ist vollständig überführt. Ins Gefängnis mit ihm. Man bringe ihn hinaus«, rief der Gerichtsschreiber. »Komm her, Bursch«, sagte der Schließer. »Komme schon«, sagte der Baldoberer, seinen Hut mit der flachen Hand plättend, und wendete sich darauf nach der Richterbank. »Es hilft euch nichts, Gentlemen, und wenn ihr auch noch so bestürzt ausseht. Ich werde kein Erbarmen mit euch haben, für keinen Heller nicht. Ihr werdet dafür büßen, und ich möchte um vieles nicht an eurer Stelle sein. Ich würde die Freiheit nicht annehmen, und wenn ihr mich auf den bloßen Knien darum anflehtet, bin fahrden für mich ab ins Gefängnis.« Der Schließer zog ihn beim Kragen heraus, Jack drohete, die Sache vors Parlament zu bringen, und lächelte darauf den Schließer mit der behaglichsten Selbstzufriedenheit an. Sobald ihn Noah hatte fortschleppen sehen, eilte er zu Master Bates zurück, der ihn in einem angemessenen Verstecke erwartet hatte und sich zeigte, sobald er sich vergewissert, dass niemand seinem neuen Bekannten nachfolgte. Sie gingen schleunigst miteinander nach Hause, um Fagin die erfreuliche Kunde zu bringen, dass sich der Baldoberer vollkommen ehrenhaft benommen habe und sich einen glänzenden Ruhm bereite. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 23. August 2024.